E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Wein und Thorsten Frenzel. Unser heutiges Hauptthema ist ein schon öfter mal angesprochenes Ding, nämlich das E-Government-Gesetz, aber wir haben uns speziell das E-Government-Gesetz des Bundes angeschaut. Was da so drin steht, welche Artikel es gibt, wir werden es euch erzählen. Direkt danach haben wir eine neue Kategorie, die sich Allerlei nennt. Was das genau ist, darauf gehen wir sicherlich später noch ein. Darüber hinaus haben wir natürlich wieder jede Menge News, ein bisschen was Kurioses und wir waren mal wieder unterwegs auf Veranstaltungen. Also nicht wir, sondern der, der immer unterwegs ist. Ja, aber bevor ich mich da jetzt wieder drüber aufrege, fangen wir doch an. Thema. Ja, unser heutiges Thema ist das E-Government-Gesetz des Bundes, auch abgekürzt IGAVG. Also mal ein bisschen moderner abgekürzt. Und das E-Government-Gesetz des Bundes haben wir uns rausgesucht, weil jetzt nach und nach immer mehr Bundesländer ihre eigenen E-Government-Gesetze veröffentlichen. Die haben natürlich alle gewartet, bis das Gesetz vom Bund raus ist. Das ist jetzt schon eine ganze Weile raus. Es gibt ein paar Bundesländer, die haben das vom Bund genommen, haben Bund gestrichen und im Bundesland reingeschrieben und haben das so 1:1 übernommen. Aber es gibt auch Bundesländer, die haben sich damit intensiver auseinandergesetzt und ihr eigenes geschrieben, umfangreicheres geschrieben. Darauf gehen wir jetzt heute nicht ein, aber sicherlich in einer der nächsten Sendungen. So, wir haben uns heute überlegt, wir werden das E-Government-Gesetz, die einzelnen Artikel bzw. die einzelnen Paragraphen vorstellen, kurz dazu was sagen. Ihr werdet euch alle wundern, wie kurz es ist. Es liegt auch hier gerade so vor mir. Das hat gerade mal 6 Seiten. Paragraphen. Ja, und 16 Paragraphen natürlich auch. Und weil du gerade reingequatscht hast, darfst du gleich anfangen mit Paragraph Nummer 1. Ja, wenn ich auch immer reingrätschen muss, ne? Ja, Paragraph 1 beschäftigt sich als erstes mit dem Geltungsbereich. Und der besagt, dass dieses IGAVG für öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeiten der Behörden des Bundes sowie auch der Länder und der Gemeinden gilt. Ja, das ist klar, das ist erstmal ganz grob abgesteckt, wo dieses E-Government-Gesetz Anwendung findet. Natürlich gibt es auch da wieder Ausnahmen. Das Gesetz gilt zum Beispiel nicht, soweit Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten. Und das Gesetz gilt natürlich auch nicht für die Strafverfolgung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und Verwaltungstätigkeiten nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch. So, jetzt hätte man das da haben müssen, um vorlesen zu können, worum es da geht, oder? Naja, also du kennst ja Gesetze, da verweist du mal einen Paragraph auf Paragraphen von anderen Gesetzen. Richtig, Paragraph 3 Arbeitsgesetz, schauen Sie bitte in Paragraph 798 BGB nach, da steht's drin. Genau, ich mache jetzt gleich mal weiter mit Paragraph 2 des E-Government-Gesetzes Bund. Und zwar geht es da um den elektronischen Zugang und Übermittlung von Dokumenten in elektronischer Form. Und zwar kann das Ganze per digitaler Signatur signiert werden und der Behörde zugeschickt. Und außerdem verweist hier wieder ein Artikel auf das DE-Mail-Gesetz. Das heißt, jede Behörde des Bundes ist verpflichtet, einen DE-Mail-Zugang anzubieten. Wir kommen dann auch in die News. Nein, nicht in die News. In einem unserer nächsten Kapitel darauf, welche Behörde das jetzt neu ganz groß an die Glocke gehängt hat. Und total begeistert davon ist, wohlgemerkt. Und total begeistert davon ist, genau. Und natürlich muss auch Identifizierung per neuen Personalausweis oder per Personalausweis und EID-Funktion angeboten werden. Also das, worüber wir eigentlich schon seit Monaten sprechen. Ja, man muss das aber auch verstehen, Thorsten. Dieses Ministerium, das das jetzt eingeführt hat, die sind natürlich auch zu Recht stolz auf die E-Mail, weil die E-Mail ist ja sicher und toll und ne? Und die haben es erfunden. Und Ja, mache ich doch mal direkt weiter mit Paragraph 3. Der schimpft sich Informationen zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen. Klingt genauso, wie es auch ist, weil ganz kurz zusammengefasst ist das quasi eine Homepage, auf der Informationen zu Aufgaben der Behörden, zu Anschrift, Geschäftszeiten, postalische, telefonische und elektronische Erreichbarkeit dargestellt sind. Also quasi ein Internetauftritt. Ja, eigentlich mehr so ein erweitertes Impressum, oder? Ich habe es ein bisschen netter formulieren wollen. Ich mache jetzt gleich mal weiter mit Paragraph 4. Paragraph 4 ist eins von unseren persönlichen Leib- und Magenthemen, und zwar E-Payment. Und E-Payment ist laut E-Government-Gesetz des Bundes verpflichtend für alle elektronisch durchgeführten Verwaltungsverfahren. Also überall, wo elektronisch etwas beantragt wird, was bezahlt werden muss, muss per E-Payment oder mit einer E-Payment-Möglichkeit versehen sein. Genau. Steht da auch direkt E-Payment drin? Nee, ne? Nein, da steht elektronische Bezahlmöglichkeiten. Ja, ist ja ein deutsches Gesetz. Ja. Also dieser Paragraph ist sehr kurz. Also der sind gerade mal 4 Zeilen. Also wie das ganze Gesetz eigentlich? Ja, Paragraph 5, das ganz kurz benannt mit Nachweise. Da wird einfach gesagt, dass vorzulegende Nachweise elektronisch eingereicht werden können, es sei denn, dass durch Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist. Die Behörde entscheidet dann nach pflichtgemäßem Ermessen, welche Art der elektronischen Einreichung zur Ermittlung des Sachverhalts zulässig ist. Ja, also Rechtsform, das könnte natürlich zum Beispiel das Schriftformerfordernis sein. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal was zu gesagt, dass das momentan überdacht wird, überarbeitet wird eventuell. Darüber hinaus kann die Behörde einzelne erforderliche Nachweise mit der Einwilligung des Verfahrensbeteiligten direkt bei der ausstellenden öffentlichen Stelle elektronisch einholen. Ja, da muss quasi der Antragsteller zustimmen. Diese Einwilligung muss bewusst und eindeutig erklärt werden, also nicht im betrunkenen Zustand am besten. Die Einwilligung sollte jederzeit widerrufbar sein können und auch jederzeit abrufbar für den, der mal eingewilligt hat. Nicht zu vergessen, dass diese Einwilligung zu protokollieren ist. Ja, irgendwo muss man da was aufschreiben. Darf sogar elektronisch sein. Oh, super. Aber ich merke gerade, ich habe wieder das Große losgezogen. Ich habe die ganzen kurzen Paragraphen. Ja, wie immer. Und bin jetzt gerade wieder bei der elektronischen Aktenführung, Paragraph 6. Das sind auch wieder bloß ein paar Sätze. Aber die besagen, dass die elektronische Aktenführung Pflicht wird ab dem 1.1.2020 für alle Bundesbehörden. Es sei denn, es sprechen wirtschaftliche Gründe dagegen. Also wenn es unwirtschaftlich ist, dann muss es nicht eingeführt werden. Ja, damit geht es auch in Paragraph 7 weiter, nämlich das Übertragen der bisherigen Papieroriginale in eine elektronische Akte. Da sollte natürlich der aktuelle Stand der Technik sichergestellt sein und die elektronischen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich übereinstimmen. Das scheint sinnvoll. Von der Übertragung ist natürlich, wie du schon sagst, auch hier nachweislich abzusehen, wenn es in einem nicht verhältnismäßigen technischen Aufwand steht. Ich finde das ein bisschen lustig, weil müsste mir mal einer erklären, was da ein unverhältnismäßig technischer Aufwand ist. Vielleicht hat man nicht genug Praktikanten zum Einscannen, keine Ahnung. Kommt drauf an, welche Firma du beauftragst. Darauf gehen wir mal lieber nicht tiefer ein. Ja, wichtig natürlich auch, Papierdokumente sollen dann nach der Übertragung vernichtet oder zurückgegeben werden. Es sei denn, eine weitere Aufbewahrung ist zwingend nötig. Und wenn ich unsere deutschen Kommunen so anschaue, dann wird da nicht viel vernichtet werden. Naja, das gilt ja auch für den Bund, für die Kommunen noch nicht. Du hast recht, entschuldige, aber auch der Bund wird natürlich da sagen, ich roll lieber hinter zu meinem Aktenschrank, als da irgendwie mal in meinen Explorer eine Suche einzugeben. Ja, dann mache ich wieder weiter mit einem kurzen. Und zwar geht es um die Akteneinsicht. Und zwar auch, wenn ich jetzt alles elektronisch habe, habe ich als Bürger, wenn ich Akteneinsicht nehmen möchte, das Recht, das Ganze auch als Ausdruck zu bekommen. Also ich kann sowohl papierbehaftet Einsicht nehmen, als auch elektronisch. Das muss mir die Behörde zur Verfügung stellen. Wenn du jetzt da elektronisch was anforderst, musst du das mit deinem neuen Personalausweis machen? Das kommt drauf an. Oder per der E-Mail? Das kommt drauf an. Das geht nach Informationsfreiheitsgesetz. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei dem vorherigen Paragraphen. Die Nachweise, die Behörde entscheidet, welche Nachweise erbracht werden müssen. Ne? Ja, Paragraph 9, ihr seht, wir kommen da relativ schnell durch. Optimierung von Verwaltungsabläufen und Informationen zum Verfahrensstand. Spektakulärer Name für einen Paragraphen, wie ich finde. Darum geht es ganz einfach, wenn Verwaltungsabläufe, die erstmals zu wesentlichen Teilen elektronisch unterstützt werden, sollten natürlich vor der Einführung dokumentiert, analysiert und optimiert werden. Die Informationen zum Verfahrensstand und zum weiteren Verfahren sowie Kontaktinformationen sollten jederzeit auf elektronischen Wege abgerufen werden können. Ganz spannend, ganz klar. Auch hier kann von diesen Maßnahmen natürlich abgesehen werden, wenn sie einem nicht vertretbaren wirtschaftlichen Mehraufwand bedeuten. Ja, das sollte man eigentlich annehmen, dass das die Bundesregierung von sich aus macht. Sollte man, aber man baut sich natürlich hier wieder viele, viele Hintertürchen ein, wie man es so kennt, ne? Ja. Okay, machen wir weiter mit Paragraph 10. Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrates. Das heißt, der IT-Planungsrat bekommt jetzt ein bisschen mehr Macht, also ein bisschen Macht. Was aber auf gut Deutsch heißt, dass der IT-Planungsrat, der aus Bund und Ländern zusammengesetzt ist, mehr dafür sorgen soll, dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gestärkt wird. Das heißt, man einigt sich auf einen Standard oder auf Standards und jeder kommuniziert nach dem gleichen Standard oder Datenerfassung erfolgt auch nach dem gleichen Standard, so dass man auch tatsächlich interoperabel arbeiten kann. Ja, wobei das tatsächlich gar nicht mal so unsinnvoll ist, weil viele ja dann auch, wenn man vom Bund weggeht, dann das runterbricht auf Länder- und Kommunalebene, viele ja auf Standard auch gerne fixiert sind, schon aus Kostenersparnisgründen. Ich halte es auch für sehr sinnvoll. Wenigstens mal ein Paragraph, ne? Entschuldigung. Ja, 11, glaube ich, der längste Paragraph des ganzen Gesetzes. Wenn wir diesen Paragraphen durchlesen, dann haben wir eigentlich die Hälfte des Gesetzes vom Umfang her durch. Geht um gemeinsame Verfahren. Das sind laut dem IGAV-Gesetz automatisierte Verfahren, die mehreren verantwortlichen Stellen die Verarbeitung personenbezogener Daten erlauben. Ja, man hört schon raus, es geht hier um Datenschutz. Die Beteiligung öffentlicher Stellen des Bundes ist nur dann zulässig, wenn dies unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Boah. Bevor man das Ganze macht, muss natürlich eine Vorabkontrolle passieren. Da muss geprüft werden, ob das alles mit dem Bundesdatenschutz konform geht und natürlich auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist anzuhören. Ja, also wie gesagt, es geht um Datenschutz und da muss wieder jeder kontrollieren und da muss geprüft werden und dort muss getan werden und da muss gemacht werden. Datenschutz, ich wiederhole mich dann gerne, ist ein wichtiges Thema, aber ich finde auch hier verkompliziert man das Ganze und einfach mal machen wäre auch schön. Witzig, ich habe mir Notizen gemacht zu dem Paragraph 11. Voraussetzung, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Ja, ne? Und weil wir gerade so schön bei Daten sind, machen wir weiter mit Paragraph 12. Das schließt sich nahtlos an und zwar geht es da um die Informationsweiterverwertung. Also auf gut Deutsch, es geht um Open Data. Es geht darum, dass verschiedene Daten maschinenlesbar veröffentlicht werden müssen oder eigentlich alle Daten, die veröffentlicht werden müssen, maschinenlesbar veröffentlicht werden. Und es wird für diese veröffentlichten Daten verschiedene Lizenzen geben. Es wird kommerzielle und nicht kommerzielle Lizenzen geben. Und Gebühren sind auch möglich, aber da ist gesetzlich nichts geregelt. Natürlich nicht. Das war's. Das ja. war's schon. Also der ist nicht so lang. Ist nicht, nee. Jetzt habe ich tatsächlich auch mal einen kurzen Paragraphen. Das freut mich sehr. Finde ich echt toll. Elektronische Formulare. Und den lese ich einfach mal ganz vor, weil er so kurz ist. Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten Formulars vorgeschrieben, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch nicht die Anordnung der Schriftform bewirkt. Bei einer für die elektronische Versendung an die Behörde bestimmten Fassung des Formulars entfällt das Unterschriftsfeld. Ja, kann man machen. Also wenn ich kenne einen Juristen, der darauf besteht, der auch wenn Unterschriftsfeld drauf ist, nicht unterschreibt, wenn er es für sinnlos hält. Wenn ich es nicht genau wüsste, dass er mit Sicherheit nicht an diesem Gesetz mitgearbeitet hat, würde ich behaupten, er hat das da reingebracht. Diesen Paragraph Wort für Wort so reingeschrieben. Genau. Die letzten drei Paragraphen, die sind jetzt nicht mehr so dramatisch spannend. Im 14 geht es um Georeferenzierung. Die 15 sind amtliche Mitteilung und Verkündungsblätter. Und 16, der eigentlich nicht ganz so unspannend ist, Barrierefreiheit, wird dann mit einem Zweizeiler abgecancelt, den ich mich schäme vorzulesen, weswegen ich an der Stelle auch das E-Government-Gesetz für beendet erklären würde, nach Pofalla. Ja, zum Thema E-Government-Gesetz des Bundes hat auch unser Hauptstadtkorrespondent Dirk was zu sagen. Leider ist er heute nicht live dabei, aber er hat uns eine Datei aufgenommen und was dazu gesagt und das hört ihr jetzt. Hallo aus Berlin. Wir haben ja heute über das E-Government-Gesetz oder das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung gesprochen. Und auch ich möchte zumindest ein paar Anmerkungen dazu geben. Als erstes muss man sagen, dass es zweifelsohne ein guter Schritt ist. Ein guter Schritt in die Richtung zu mehr Verwaltungsmodernisierung, ein Schritt zu mehr elektronischer Kommunikation zwischen Bürgern und der Verwaltung, zwischen der Wirtschaft und der Verwaltung und vor allen Dingen auch zwischen der Verwaltung selbst. Aber, auch das muss man sagen, hat das Gesetz natürlich auch einige Haken. Insbesondere der Zeithorizont, eine elektronische Akte in der Bundesverwaltung bis 2020 einzuführen, klingt ein wenig abwegig. Das insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir bei dem schnellen Fortschritt gar nicht wissen, was eigentlich in den nächsten Jahren an Kommunikation auf uns zukommen wird. Was es noch ein bisschen ärgerlicher macht, ist, dass ja eigentlich in dem ganzen Gesetz auch keine Strafen für die Bundesbehörden enthalten sind, die sich nicht daran halten und die elektronische Akte einführen. Das heißt, hier ist es eigentlich nur empfohlen, auf eine elektronische Akte umzusteigen. Was natürlich noch als Hindernis gesehen werden muss, ist, dass es sich um ein Bundesgesetz handelt und natürlich damit auch nur Bundesbehörden verpflichtet werden können, beziehungsweise angewiesen werden können, wie wir es da vorher schon festgehalten haben. Was man aber sieht, ist, dass viele Bundesländer mittlerweile nachziehen und vielleicht auch auf der einen oder anderen kommunalen Ebene die Idee eines verpflichtenden E-Government-Gesetzes schon zart angedacht wird. Man muss aber auch sagen, dass andere Ansätze im Gesetz, wie beispielsweise die Einführung einer elektronischen Bezahlmöglichkeit, absolut zeitgemäß sind und auch dem Standard der elektronischen Kommunikation entsprechen. Auch die Förderung des Personalausweises ist ein gutes Zeichen, das muss man einfach so festhalten, wobei man an der Stelle aber auch sagen muss, dass der Personalausweis noch andere Möglichkeiten der Förderung, beispielsweise eine Kommunikationskampagne, sehr viel besser stehen würde. Viele Leute wissen einfach immer noch nicht genau, was man mit dem Personalausweis machen kann, um ihn dann auch entsprechend zu nutzen. Ein Punkt, der mir bei dem E-Government-Gesetz noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass bei der Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Verfahren und Anwendungen, die dann dort zum Tragen kommen, natürlich so ein ganzheitlicher Sicherheitsansatz sehr, sehr wichtig wäre. Wir haben verschiedenste Fachverfahren, verschiedenste Prozesse, die ineinander greifen. Aber im Bereich der Sicherheit macht da jeder so seines. Da bräuchten wir, glaube ich, eher so einen ganzheitlichen Ansatz. Ja, so viel erstmal aus Berlin und euch noch einen schönen Tag. Wir machen jetzt weiter und zwar mit unserer neuen Kategorie. Allerlei. Allerlei. Ihr werdet euch wundern, was Allerlei ist. Erklär's mal. Ja, also Allerlei ist unsere neue Kategorie, in der wir lesenswerte Artikel vorstellen. Also wir gehen nicht groß darauf ein, wir fassen die kurz zusammen. Und ansonsten findet ihr die entsprechenden Links. Und zwar, die Artikel, die wir empfehlen, sind jetzt immer keine News, sondern sind eher lesenswerte Informationen. Genau, also es geht wirklich über die News hinaus. Ein bisschen mit noch mehr Mehrwert als unsere großartig herausgefundenen News das schon sind. Ja, dann fange ich gleich an. Und zwar heißt dieser Artikel, der in der E-Government Computing erschienen ist, am 26.08. heißt Facebook und Co. als Wahlhelfer. Das ist ein recht umfangreicher Artikel. Da geht es darum, wie man mit Social Media Aktivitäten die Wahlergebnisse beeinflussen kann. Wobei hier beeinflussen nicht im Sinne von fälschen steht, sondern beeinflussen im Sinne von Wahlkampf und Wahlwerbung. Also ist recht interessant, der Artikel. Könnte ich, also empfehlen wir auf jeden Fall zum Durchlesen und Nerds haben sowas schon immer geahnt. Ja, bestes Beispiel natürlich Barack Obama, der mit seiner Social Media Kampagne sehr, sehr viele Wählerstimmen gewonnen hat. Gut, es ist das nun natürlich auch schon wieder 10 Jahre her. Schön, dass es mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist. Aber das kennt man ja. Ja, mein lesenswerter Artikel ist aus der Süddeutschen Zeitung. Und da wurde ein Vergleich gemacht zwischen verschiedenen Städten, die da wären: München, Bonn, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Und da wurde einfach geprüft, wie läuft das denn mit der Terminvergabe auf Bürgerämtern? Wie funktioniert das? Muss man da hingehen? Geht das online? Wie ist das, wenn man da ist? Ist man dann gleich dran? Muss man da noch weiter warten? Sprich, warten fürs Warten. Und überraschenderweise gibt es tatsächlich sehr, sehr große Unterschiede zwischen diesen genannten Städten. Die einen machen das gut, bei den anderen läuft es jetzt weniger optimal. Aber auch da will ich nicht allzu viel spoilern, sondern einfach mal durchlesen. Ist sehr, sehr interessant geschrieben. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und unser dritter und letzter Artikel für heute ist in der Kommune 21 erschienen am 16. September. Kann gar nicht sein. Das wäre quasi heute? Nein, am 18.08. ist der erschienen, sehe ich gerade. Und zwar geht es darum, Bürgerbeteiligung, die Macht der Bürger. Und zwar, der Artikel beschreibt ganz genau, dass ein aktives Partizipationsmanagement, das Wort habe ich lange geübt, es klingt schwierig, ja, den Weg ebnet zur Bürgerkommune. Der Begriff Bürgerkommune taucht jetzt hier das erste Mal auf. Der Begriff Bürgerkommune wird in dem Paper, was Professor Dr. Jörn von Lucke geschrieben hat, auf was wir später auch noch mal kurz eingehen werden, noch mal näher erklärt, weil der Trend oder beziehungsweise die Aufgaben der Kommunen nicht mehr darin liegen, der Vaterstaat zu sein. Also sie wissen eh alles und alles besser und kümmern sich um ihre Schäfchen und kleinen Kinderchen. Nein, es geht hin, der Weg zur Bürgerkommune. Der Bürger beteiligt sich aktiv an den Veränderungen und an dem Geschehen in der Kommune. Ja, der Artikel ist wünschenswert, ja. Genau, also der Artikel ist wirklich lesenswert, der den Weg ein bisschen aufzeigt, wie man mehr oder besser an seinem Partizipationsmanagement arbeiten kann. Partizipationsmanagement. Ja, jetzt kannst du es auch. Ja, aber bei einmal versuchen, ja, das ist schon geil. Ja. Ja, dann sind wir schon soweit für unseren nächsten Punkt. Und zwar? News. Genau, die News. Wer fängt an, du oder ich? Ich fange an. Und zwar hat einer unserer hochgeschätzten Bundesminister, nämlich der Herr Dobrindt, Ironie aus, die Innovationscharta für das digitale Testfeld Autobahn unterzeichnet. Das klingt jetzt sehr spannend. Es ist auch gar nicht mal so uninteressant, denn das digitale Testfeld Autobahn soll auf der A9 in Bayern errichtet werden. Dabei sollen Technologien des automatisierten und vernetzten Fahrens unter realen Bedingungen erprobt werden. Ist sicherlich auch was mal interessant ist. Haben wir ja auch in der digitalen Agenda schon drin gehabt, dass das ausgebaut werden soll. Schwerpunkte dabei bei diesem Projekt sind jetzt die Bereiche Car-to-Car und Car-to-Infrastructure-Kommunikation in Echtzeit mit Hilfe aktueller Übertragungstechnologien. Und ja, das fand ich wiederum ein bisschen zum Schmunzeln. Das digitale Testfeld Autobahn soll zum Qualitätssiegel für die German Autobahn werden. Ja, Autobahn ist ja, wenn ein Europäer oder Amerikaner an Autobahn denkt, denkt er immer an Deutschland. Das ist richtig, weil er da Bleifuß spielen kann, aber der wird nicht an vernetztes Fahren denken. Das kommt. Ich mach gleich weiter mit Autos. Mach mal. Und zwar gab es einen Angriff auf Kfz-Zulassungsstellen. Schon wieder. Das ist immer noch der gleiche. Ach so. Und zwar wurde da eine bekannte Schwachstelle im Wunschkennzeichendienst ausgenutzt. Ja, wer sich interessiert, welche Schwachstelle das war, soll den Artikel lesen, den wir verlinken. Allerdings kommt einem das momentan so vor, als ob das so Script-Kitties gewesen sind. Und es wird auch von der entsprechenden Kommune gemeldet, dass keine Daten abhanden gekommen sind. Das kann man jetzt so stehen lassen. Das kann man so stehen lassen. Jeder Informatiker wird wissen, warum. Ja. Interessant ist natürlich, ne, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, so Wunschkennzeichendienste zu hacken. Ne? Das stimmt, vielleicht kann man damit Geld verdienen. Ja, offenbar, weil ihr habt das mal gesehen, da war so eine Reportage über Dubai, glaube ich. Und da wollte unbedingt natürlich einer das Kennzeichen A1 haben. Und da ging Geld zum über den Tisch, das kannst du dir nicht vorstellen. So viel Geld werden wir im Leben beide zusammen nie verdienen, wie dafür dieses scheiß Kennzeichen bezahlt wurde. Naja, vielleicht wird halt Dubai demnächst bekannt für seine Autobahn. Vielleicht hacken sie da auch mal, das ist egal. Aber wenn wir gerade so schön beim Hacken sind, ich bin gleich wieder dran mit der nächsten News. Und zwar die Reparaturen nach dem Cyberangriff auf das Bundestagsnetz sind abgeschlossen. Das Bundestagsnetz ist wieder online und die Netzwerke und alle Computer sind wieder voll funktionstüchtig. Das freut einen doch zu hören. Genau. Was wir dazu auch noch gefunden haben, ist ein Artikel in der Süddeutschen, der sehr, sehr kritisch ist. Den möchte ich jetzt hier nicht vorlesen, aber wir verlinken den in den Shownews. Du willst auch nicht den Titel des Artikels vorlesen? Nein, den möchte ich nicht vorlesen. Du kannst ihn gerne nennen, wenn du möchtest. Nö. Ich habe vorhin schon geflucht. Das tut mir schon leid im Nachhinein. Das ist. Sonst wären wir hier noch explicit. In SFW und so. Genau. So, und jetzt kommt ein Aufruf von der OpenStreetMap-Community in München. Und zwar die OpenStreetMap-Community in München hat gemeinsam mit der Stadt München eine OpenDefi-Map, also eine Karte, eine offene Karte, wo alle Defibrillatoren der Stadt verzeichnet sind, gestartet. Natürlich, die meisten Defibrillatoren stehen in den U-Bahnen und U-Bahnhöfen. Da haben sie auch von den Münchner Verkehrsbetrieben die Daten dazu bekommen. Es sind auch auf den U-Bahnhöfen die Defibrillatoren verzeichnet. Aber an welcher Stelle im U-Bahnhof die Defibrillatoren angebracht sind, das ist aus den Daten nicht ersichtlich. Jetzt gibt es einen Aufruf von der Community mit der Bitte, einfach mal beim U-Bahnfahren aufzuschreiben, an welcher Säule der Defibrillator angebracht ist und das Ganze auf der OpenDefi-Map entsprechend einzutragen. Das geht relativ einfach. Man muss dann bloß diesen Punkt per Drag-and-Drop an die richtige Stelle schieben, dann ist man in einer Minute durch. Speichern, aus die Maus und schon funktioniert die OpenDefi-Map. Ja, durchaus mal eine Sache, an der man sich beteiligen kann. Man weiß nie, wann man es mal braucht. Ja, jetzt darf ich auch weitermachen und zwar gehe ich jetzt nach Berlin in unsere Bundeshauptstadt, denn die machen jetzt mehr online in der Verwaltung. Du lachst, zu Recht. Man möchte da jetzt ganz einfach in Berlin bürgerfreundlicher werden. Hätte jetzt nochmal erwartet, dass du lachst. Nö. Für Bürgerfreundlichkeit bin ich immer zu haben. Ja, aber Berlin freundlich, das sind so, egal, beißt sich. Die Verwaltung möchte dann hierzu insbesondere eine zeitgemäße IT- und E-Government-Infrastruktur aufbauen. Mit einem großen Schwerpunkt, nämlich Partizipation. Ja, deswegen konnte ich das Wort vorhin auch so fehlerfrei aussprechen. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Hast du auch schon geübt heute. Ja. Außerdem sollen viele, viele Hotspots an vielen, vielen Städten und Orten aufgebaut werden. Und es gibt demnächst ein Ordnungsamt online. Jetzt hätte ich natürlich gern unseren Hauptstadtkorrespondenten zu seiner Meinung und zu seinen vielleicht schon getätigten Erfahrungen gefragt. Aber ist ja heute nicht. Der lässt sich entschuldigen, wie schon vorhin gesagt. Ich mach mal weiter mit dem nächsten Punkt. Ach nein, du bist dran. Ein Jahr digitale Agenda. Ja, viel versprochen, wenig erreicht. Da haben die Kollegen von netzpolitik.org mal wieder einen Artikel veröffentlicht. Nämlich wurde das bisher Erreichte der digitalen Agenda von dem Verein Digitale Gesellschaft mal analysiert. Und das Urteil ist jetzt nicht so wahnsinnig positiv. Ich darf da mal aus der Einleitung zitieren. Dass es in der Netzpolitik der Bundesregierung insgesamt so gut wie keine nennenswerten Fortschritte, dafür aber viel Stillstand und einige verheerende Rückschritte gab, ist angesichts des Eindrucks, den ihre digitale Agenda bereits vor einem Jahr erweckte, wenig überraschend. Schon damals fiel auf, dass die Agenda über weite Strecken lediglich aus Prüfaufträgen besteht. Ganz offensichtlich fehlen der Bundesregierung nach wie vor ein stimmiges und durchdachtes netzpolitisches Konzept, ebenso wie eine echte Version für eine digitale Gesellschaft. Bäm! Der hat gesessen. Ja, die gehen natürlich von was ganz anderem aus, von netzpolitik.org. Recht, das ist ja nicht von netzpolitik.org, das ist vom Verein Digitale Gesellschaft. Naja, die beiden, die kugeln ja. Naja, das ist, nee. Nö. Und ja, man hat noch ein bisschen Zeit, aber Skepsis darf durchaus angebracht sein. Ich finde ja, wir als E-Government-Insider, wir beide, wir wissen, wie der Stand ist und wir sind, wenn ich das sagen darf, froh, dass es so weit ist, wie es jetzt schon ist. Auch wenn wir als Nerds natürlich sagen müssen, da geht noch viel, viel mehr. Jo. Jo, ja. Okay, die nächsten News. Und zwar die Cloud-Dienste im Public-Sektor. Das BMI hat jetzt Kriterien veröffentlicht für die Nutzung durch die Bundesverwaltung. Also sie haben einen ganzen Kriterienkatalog aufgestellt, wie denn so eine Bundescloud oder überhaupt wie Cloud-Dienste aussehen müssen oder sollen, damit sie sicher im öffentlichen Sektor verwendet werden dürfen. Du guckst skeptisch? Ich bilde mir gerade ein, dass wir das in der letzten Folge schon hatten. Dann haben wir es jetzt nochmal. Redundanz tut gut. Ja. Und ja, du bist trotzdem weiter dran. Weil wir gerade von Redundanz sprechen, wir hatten auch schon öfter darüber gesprochen, dass es einen neuen CIO gibt, einen Bundes-CIO. Und der ist natürlich jetzt endlich ernannt worden vom Herrn Innenminister. Und zwar ist das der Hans-Georg Engelke. Wir berichteten vor einigen Folgen darüber. Es ist jetzt offiziell und er teilt sich das Amt mit dem Klaus Witt, wobei die IT-Aufgaben, so wie ich das gesehen habe, wahrscheinlich hauptsächlich beim Herrn Engelke liegen werden. Ja, dann gehe ich jetzt mal ins Ausland. Leider, zu meiner großen Enttäuschung, haben wir diesmal keine News aus Österreich dabei. Aber dafür Südländer. Dafür heute mal aus Griechenland. Ja, auch die kennen E-Government. Denn in Thessaloniki ist jetzt ein E-Government-Portal freigeschalten worden. Dieses Portal soll als Plattform für alle neuen digitalen Services und alle künftigen Informations- und Kommunikationstechniken der Stadtverwaltung dienen. Mittelfristig soll das ganze Portal sogar zur Smart City-Plattform Thessalonikis umgebaut werden. Darüber hinaus gibt es da drin auch noch eine Open Government-Plattform. Man kann nur sagen, gucken mal die Griechen. Ne? Ja, ich glaube, das Portal müssen wir im Auge behalten und uns ein bisschen näher anschauen. Das ist momentan nur auf Griechisch. Ich kenne ein paar Griechen. Yamas und so. Ach so, ich mache auch direkt weiter und bleibe im Ausland. Wenn du schon über Urlaubsregionen sprichst, kannst du gleich wieder über die nächste sprechen. Genau, und da gehe ich nach Bella Italia und zwar nach Venedig. Da gibt es nämlich jetzt eine App zum Schulweg. Das heißt, wenn die kleinen Kinder mal keinen Bock auf Gondeln haben, läuft man halt zur Schule. Und die Grundschüler können jetzt ihren Schulweg mit Hilfe einer App umgestalten. Mit der App wird quasi der Schulweg auf einem Tablet oder auf einem Smartphone auf eine Landkarte gezeichnet. Und die Kinder und Eltern sind dabei quasi als Comichelden unterwegs und füllen den Weg zur Schule mit Fotos, Sprechblasen und Wünschen. Und so soll dann der Weg sicherer, nachhaltiger und gesünder gestaltet werden. Unterstützt wird das Ganze von der Uni Hagen. Die haben das Ganze mitentwickelt. Finde ich ein witziges Projekt. Wie gestaltet man denn einen Schulweg gesünder? Diese Frage wird zu klären sein. Ich spreche weiter und kläre jetzt eine Frage. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit über den E-Government-Wettbewerb berichtet und euch alle aufgefordert, bei der Bewertung oder beim Publikumspreis teilzunehmen und dort mit abzustimmen. Diesen Publikumspreis hat jetzt das Regierungspräsidium Gießen bekommen für das Projekt Zukunftsentwicklung, das Regierungspräsidium im Jahr 2016. Und zwar ist das in der Kategorie richtungsweisendes Projekt zur Gestaltung der modernen Verwaltung 2015. Diese Namen sind immer wieder faszinierend. Ja, deswegen muss ich mich auch immer so oft verhaspeln. Das ist ja normal. Um was es in dem Projekt geht, dazu gibt es einen Film und eine Präsentation. Ich würde vorschlagen, schaut euch das Ganze mal an. Ja, dann bin ich wieder dran. Wir hatten vor kurzem schon mal eine ganz, ganz neue Quelle, die IT-Rebellen. Und die haben schon wieder einen Artikel zum E-Government geschrieben. Diesmal geht es um digitale Servicekonten, eine Chance für E-Government. Da hat nämlich der aktuelle Branchenkompass Public Services 2015 von Soprasteria Consulting mehrere Entscheider aus Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen befragt. Und 90% dieser Befragten gaben zu Protokoll, dass knappe Haushaltskassen einen schnelleren Aufbau digitaler Prozesse im Weg stehen. Ja, und da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Aufgrund dieser knappen Haushaltskassen wird eben sehr oft Standardsoftware eingesetzt. Da kann sicherlich der IT-Planungsrat ein bisschen mithelfen. Aufgrund der angesprochenen Problematiken sind natürlich automatisierte und durchgängige Ausgestaltungen von Prozessen bei 85% der Befragten noch nicht vollständig umgesetzt. Das kommt jetzt auch wenig überraschend. Und da sind eben dann diese digitalen Servicekonten ein Lösungsansatz. Wie das genau ausschauen soll, kann man gerne in dem Artikel nachlesen. Durchaus mal interessant. Ja, und ich komme gleich zu einem Thema, was wir schon länger auf der Agenda haben. Und zwar, weil es eins unserer Leib- und Magenthemen ist, E-Payment. Und wir hatten auch schon mal kurz berichtet, dass die deutschen Banken jetzt einen PayPal-Killer in die Welt entlassen möchten. Man darf jetzt drüber sprechen, weil es gibt jetzt eine Webseite dazu. Ach. Ja, und die Seite ist jetzt online und die heißt paydirekt.de und beantwortet so manche Fragen nicht, hat aber eine FAQ. Schön. Ja, und das Logo. Ich habe mal ein bisschen nach PayDirekt gegoogelt und bin auf eine Seite gestoßen, die heißt pay-direct mit c.com und nennt sich The Future of Payments. Das Logo sieht verdächtig ähnlich, nur dass das eine grün, das andere blau ist. Ich weiß nicht, ob man sich im Vorfeld tatsächlich Gedanken gemacht hat über eine Recherche, ob es nicht vielleicht in Amerika auch eine Bank oder ähnliches gibt, was den Namen, den naheliegenden Namen PayDirect schon verwendet. Deswegen hat man ja ein K reingeschrieben, Thorsten. Das stimmt. Das ist was völlig anderes. Auch die T3N hat sich mit dem Thema beschäftigt und titelt Hallo PayDirect, was stimmt nicht mit euch? Ziemlich auseinandergenommen, das ganze Thema. Ja, aber ich habe den Artikel auch gelesen. Also ganz ehrlich, mir sind nicht viele Widersprüche aufgefallen. Ja, was ich auch noch in dem Zuge empfehlen kann, ist ein Podcast. Und zwar ist das der Fintech-Podcast Nummer 26 von paymentandbanking.com. Die sprechen auch über PayDirect und haben ein Kapitel mit PayDirect, Stotterstadt, Posse, Schneckenrennen. Also wir werden sehen, was auf uns zukommt. Hört euch den Podcast an, beobachtet PayDirect weiter, wir auf jeden Fall auch. Ich kann jeden nur aufrufen, mal zu seiner Bank oder Sparkasse zu gehen und zu fragen, ob die schon überhaupt davon wissen. Weil meine Sparkasse habe ich gefragt, da wusste noch keiner was. Da mussten sie bis zum Vorstand hingehen und haben mir dann die Antwort des Vorstands geschickt. Bedauernswert. Bedauernswert. Jetzt haben wir noch was Neues. Ach so, das soll übrigens zu Weihnachten, zum Weihnachtsgeschäft starten. Natürlich, das ist auch durchaus vollkommen realistisch. Was hat der Kollege heute gesagt? 99 Tage bis Weihnachten? 99 Tage bis Weihnachten, da haben wir, gut, wenn man das Weihnachtsgeschäft mitnehmen will, vielleicht noch 30 Tage Zeit. Naja, die sind schon im Testprozess, die sind schon im finalen Abnahme. Also sonst, wird, sonst schaffen die das ja nie bis Weihnachten. Dann wird das ja noch, also dann sind wir ja. Also ich mache mir da keine Gedanken. Ach, dann, wenn das. Nee, hier, klar. Ich habe aber noch was ganz Neues, ganz hot. Und zwar, die Bundesregierung hat das veröffentlicht. Ich folge ja verschiedensten Regierungs-Facebook-Accounts und Webseiten. Und da hat der Facebook-Account von der Bundesregierung einen Artikel gepostet, der auf bundesregierung.de erschienen ist. Und zwar Telemediengesetz im Kabinett. Mehr WLAN-Hotspots im öffentlichen Raum. Ich zitiere jetzt. Anbieter von WLAN-Hotspots können künftig für Rechtsverstöße ihrer Kunden nicht mehr haftbar gemacht werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Kabinett beschlossen. So will die Bundesregierung die Ausweitung von öffentlichen WLAN-Hotspots unterstützen. So geht es in dem ganzen Artikel weiter. Einen Link zu dem tatsächlichen Beschluss ist nicht dabei. Den findet man nicht, weil ich würde da gerne mal nachlesen. Ich kann das nicht ganz so glauben, dass plötzlich WLAN-Hotspot-Betreiber von jeglicher Mitstörerhaftung befreit sind. Das wäre der Kommunismus. Den haben wir hinter uns. Den gab es noch gar nicht. Da, ja. Wir herkommen schon. Nein, da gab es Sozialismus. Grüne Kacke. Ja, dann machen wir weiter mit einem unserer Lieblingskategorien. Kurioses. Ja, da haben wir nur einen Artikel, aber der hat es dafür in sich. Und zwar geht es da um die E-Mail. Da hat jetzt das Bundesinnenministerium einen Testzugang freigeschalten. Nein. Ja, das BMI ist jetzt quasi per E-Mail erreichbar. Ja. Ja. Ganz ehrlich, ich habe da in den 10 Minuten oder 5 Minuten, wo ich diesen Artikel gelesen habe, eigentlich mehr mit Kopfschütteln als mit Lesen verbracht. Denn wer hat's erfunden? Ne? Das BMI? Ja. Und die setzen jetzt dann doch mal die E-Mail ein, weil und das. Oh. Ja, die müssen halt mit gutem Beispiel vorangehen. Also ja, verstehst du das nicht? Es ist halt, ach, weißt. Und das Schlimmste in diesem Artikel, da feiern die Leute das die E-Mail, wie geil es ist, und das BMI feiert die E-Mail, wie geil es ist, und die feiern sich selbst, wie toll sie doch sind. Also ganz ehrlich, ich könnte nur noch heulen. Aber die E-Mail geht doch jetzt auch mit PGP. Aber das hat doch das BMI noch nie da was davon gehört. Doch? Nee. PGP? PGP, ja. Das vielleicht. Nee, also ich, das ist wirklich ein sehr, sehr trauriger Stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr auch mal Kopfschütteln möchtet, vielleicht ein bisschen weinen möchtet, lest euch diesen Artikel mal durch. Wie alles natürlich immer wieder verlinkt, aber ich sag nur Bullshit made in Germany. Ja, machen wir mal weiter mit dem Thema Veranstaltungen. Genau, ich durfte wieder auf eine Veranstaltung gehen. Natürlich, wer sonst? Und durfte mir natürlich auch von meinem geschätzten Kollegen Matthias Schelte einholen, dass er nicht mit darf. Aber es gibt gleich einen Wermutstropfen. Das war eine Veranstaltung, die ging über 2 Tage. Und aus beruflichen Gründen konnte ich nur am ersten Tag teilnehmen. Deswegen. Und was noch dazu kommt, unser Hauptstadtkorrespondent sollte am zweiten Tag sogar auf einen Vortrag halten. Auf den Open Government Tagen der Landeshauptstadt München. Und auch er, der hätte jetzt vom zweiten Tag berichten können, musste kurzfristig aus beruflichen Gründen absagen. Das heißt, der E-Government Podcast war nur an einem Tag vertreten, aber dafür voll. Ja, wir haben euch halt zugespammt mit Twitter und allem drum und dran, ne? Genau. Wie sich das gehört. Wie sieht das aus? Also, so macht man das ja heutzutage. Berichten live von also Twitter-Wall und alles, also schon. Genau. Richtig, gewaltig. Genau. Ich habe auch nette Gespräche geführt auf dem E-Government-Tagen und vielleicht bekommen wir das eine oder andere Audioschnipsel und können es sogar noch hier versenden, weil es gab wirklich interessante Vorträge. Ich werde jetzt gleich mal kurz darauf eingehen. Und zwar begrüßt wurde das Ganze vom Schirmherrn, und zwar dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, dem Dieter Reiter. Und der Dieter Reiter, der sagte, er ist sehr, sehr gern der Schirmherr dieser Veranstaltung, weil er ist sehr IT-affin. Also er liebt Technik und er wird so lange, wie es nur möglich ist, der Schirmherr dieser Veranstaltung sein und diese Veranstaltung weiter unterstützen und das Thema dieser Veranstaltung weiter nach vorn bringen. Genau. Hat natürlich auf die beiden großen Themen dieser Veranstaltung auch angesprochen, und zwar ist das große Thema Open Data und Smart City. Das möchte er in der Stadt weiter nach vorne bringen. Also er will Open Data in München weiter ausbauen, aber hat momentan immer noch starke Bedenken bei den Verwaltungen, und er hofft, dass er die Bedenken bald aus dem Weg schaffen kann, sodass aus den momentan 70 Datensätzen wesentlich mehr werden. Also ein paar Nullen könnte man da schon noch hinten ranschreiben. Thema Smart City. Er sieht Smart City als Vision für die Stadt der Zukunft und hält es für unausweichlich. Das kommt auf uns zu. Also nicht nur auf München. Ja, die Keynote, die hat Franz Reinhard Habel gesprochen, und zwar ihn findet man unter Twitter, wenn man ihm @Habel folgt, wird man sehr, sehr viel von ihm hören und lesen können, also sehr, sehr interessant ihm zu folgen, also ein Tipp. Er ist vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und hat seine Keynote mit dem aktuell politischen Thema Flüchtlinge begonnen. Und hat gesagt, dass die Flüchtlingsfrage die Verwaltung, die Gesellschaft und den Staat nachhaltig verändern wird. Er hat es im Laufe seiner Keynote auch erklärt. Es sind einfach Dinge, die auf uns zukommen, genauso wie die Digitalisierung, die auch großen Einfluss haben wird auf Verwaltung, Gesellschaft und Staat. Die hatten wir bis jetzt alle nicht auf dem Schirm, wie man so schön sagt. Und die Gesellschaft wird mit diesen Problemen oder diesen Veränderungen umgehen und das Ganze meistern. Auch hier kann man wieder sagen, Tenor in seiner Keynote, auch wenn er es nicht direkt angesprochen hat, nicht mehr Vaterstaat, sondern eher der Bürgerstaat, also der Bürger gestaltet den Staat und die Abläufe. Also war eine sehr, sehr interessante Keynote. Er sprach auch von Disruption. Disruption kennt man aus verschiedenen anderen Industriezweigen zum Beispiel. Das klassische Modell vom Fernsehen wurde plötzlich Disruption ist ja eine Unterbrechung. Netflix zum Beispiel, lineares Fernsehen ist, seit es Netflix gibt, nicht mehr wirklich nötig. Auch Nachrichten kann ich mir anschauen, wann ich es möchte. Auch die Buchverlage haben in letzter Zeit stark mit Disruption zu kämpfen oder zu leben, sagen wir so, mit zu leben. Es gibt auch Verlage, die das gut meistern, und zwar die ganze Thema E-Books. Auch Zeitungen, da kann man auch wieder ansprechen, E-Paper oder was noch viel weiter geht, ist der, ich nenne es jetzt einfach mal Bürgerjournalismus in Blogs, im Internet, Facebook, wie auch immer, überall wird ganz schnell berichtet. Der klassische Bildleserreporter, meinst du? Nein, Blogger sind keine Bildleserreporter. Aber Blogger ist inzwischen ein Schimpfwort. Die gibt es halt aber leider ja auch, ne? Ja, also meiner Meinung nach ist auch, dass momentan die Autoindustrie sehr stark mit Disruptionen zu kämpfen hat. Und zwar vielleicht, die meisten haben es noch nicht gemerkt. Andere versuchen da schon mitzuhalten. Und zwar spreche ich da an, dass inzwischen Softwarefirmen Autos herstellen. Zwar noch nicht in Serie, aber die stellen schon Fahrzeuge her, ja, die alles das tun, was sie tun sollen und dann auch noch smart vernetzt sind. Die Gesellschaft verändert sich immer mehr. Die Gesellschaft fängt immer mehr an, sich selbst zu organisieren. Also der Herr Hubble hat Facebook Dropbox genannt. Also sehe ich jetzt nicht unbedingt als Selbstorganisation, aber das Thema Selbstorganisation kann man vielleicht ganz gut mit Uber oder DriveNow beschreiben. Ich brauche kein Auto mehr, ich organisiere mir eins, wenn ich eins brauche, weil es gibt verschiedene Unternehmen, die mir die Möglichkeit geben. Also dieser Markt hat sich inzwischen selbst organisiert. Genau, die Gesellschaft braucht den Vaterstaat nicht mehr. Sie will keinen Vordenker, der alles für sie richtig macht wie ein Vater. Die Gesellschaft braucht einen Staat als Bürgerstaat, wo die Bürger mitbestimmen. Dann hat er auch gesagt, er bedauert sehr, dass Deutschland noch sehr, sehr halbherzig ist, was das Thema Open Data angeht. Er hat da viele Beispiele aus anderen Ländern gebracht und er findet einfach mal mehr Wagen. Was kann schon schiefgehen? Wenn ein Datum nicht das Richtige ist, dann muss man es halt einfach wieder zurückziehen. Man muss natürlich auch schauen, dass man keine personenbezogenen Daten rausgibt, aber man kann ruhig ein bisschen mehr wagen. Wie ich meinte, einfach mal machen. Einfach mal machen, genau. Dann das nächste große Themenfeld war das Themenfeld Smart City. Da hat der Professor Dr. Jörn von Lucke vom Open Government Institut der Zeppelin-Universität gestartet. Der hat jetzt am 14.09. ein Paper rausgebracht, was er da schon vorgestellt hat. Und zwar mit dem Thema Smart Government, intelligent vernetztes Regierungs- und Verwaltungshandeln. Das Paper werden wir mit verlinken, weil das ist sehr interessant. Und vielleicht darf ich den Herrn Professor auch nochmal interviewen zu dem Paper. Genau, Smart Government, intelligent vernetztes Thema. Genau, nächste ist die Stadt München. Da hat der Alexander Lang aus dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt die Smart City Pläne der Landeshauptstadt München vorgestellt. Sehr interessant, was da geplant ist. Die Stadt München nimmt aktuell an der Ausschreibung für das Leuchtturmprojekt Horizon 2020 Teil. Wir hier vom eGovernment Podcast drücken ganz fest die Daumen, dass das was wird. Nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich das Thema auch noch ein bisschen näher beleuchten möchten. Dann war zu dem gleichen Thema auch alte Bekannte auf der Bühne. Und zwar waren Vertreter von der Firma Innosabi da. Zu dem Thema Crowdsourced Innovation durch die Intelligenz der Crowd zur Smart City. Das fand ich einen sehr frischen und lebendigen Vortrag. Wurde von 2 Personen vorgeführt. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Frau van Delden war es leider nicht. Nein, die Frau van Delden musste leider dem Streik der Lufthansa geschlagen geben. Und hier waren der Herr Merx. Der Herr Merx und die Dame, eine sehr nette junge Dame. Leider habe ich den Namen vergessen und nicht aufgeschrieben. Ich gelobe Besserung. Aber sie war nett, das ist das Wichtigste. Sie war nett, genau. Und sie lockerte die Atmosphäre entsprechend auf, hat auch gut gesprochen. Also war sehr, sehr angenehm, diesem Vortrag zu folgen. Genau. Im Prinzip wurden viele Dinge angesprochen, die schon in unserem Interview mit der Frau van Delden gesagt wurden. Auch hier wird es, wie immer, von allen Vorträgen der Open Government Tage die Folien öffentlich geben. Sobald die öffentlich sind, werden sie, wie wir sie hier auch verlinken. Es lohnt sich, sich das anzuschauen. Und ich hoffe, dass ich hier zu diesem Vortrag auch noch die Audiodateien bekomme. So, das war es zum Thema Veranstaltungen. Und wir sind soweit durch. Das war's für diese Folge. Wir sind unter einer Stunde geblieben. Das Ziel quasi erreicht? Das Ziel erreicht? Nein, wir werden die Stunde reisen. Was? Ja. Wie? Hä? Wir haben doch noch den Kommentar von unserem Berlin-Korrespondent, von unserem Hauptstadt-Korrespondent. Richtig, richtig. Der Kommentar wird ja auch noch reingeschnitten. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie lange er ist. Gut, also wenn sich unser Hauptstadt-Korrespondent kurz fasst, dann haben wir noch eine halbe Stunde drauf. Dann haben wir noch eine halbe Stunde. Ungefähr. Genau. Also, wer das bis hierhin gehört hat, hat diesen Kommentar sowieso schon gehört. Und ja, das ist jetzt wieder taktisch extrem blöd. Ja. Genau. Wir haben aus technischen Gründen diese Sendung vorher aufgezeichnet. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau, jetzt genug geschwafelt. Wir wünschen euch allen einen schönen Tag. Wir freuen uns auf eure Kommentare im Blog, auf iTunes, wo auch immer ihr uns gefunden habt. Wir treten gern mit euch in Dialog. Nur sagen müsst ihr was. Immer loslegen. Bis dahin. Servus.